Ja, hallo und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich begrüße euch ganz herzlich zur 112. Episode. Und ich habe heute einen Gast und diesmal lasse ich nicht den Gast die Folge spoilern, sondern ich sage direkt jetzt, worum es geht. Es geht um das OZG 2.0, beziehungsweise wie ich es gerne nenne, OZG-Nachfolgegesetz. Und hier ist mein Gast, Peter. Hallo Peter. Hi. Du bist ja schon bekannt bei uns hier im Podcast, du bist Peter Kuhn. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Vorstellung, so ein, zwei Worte, damit die Leute sich wieder einordnen können. Ja, gerne. Ich bin Peter Kuhn. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Fortis, dem Landesforschungsinstitut des Freistaats Bayern für softwareintensive Systeme. Kurz gesagt, ein Informatik-Forschungsinstitut des Freistaats und beschäftige mich da mit Architekturen von IT-Systemen und insbesondere mit E-Government-Architektur, IT-Systemen. Und manche kennen mich vielleicht auch noch aus einem anderen Kontext, nämlich dem N3GZ, dem Nachwuchsnetzwerk des Nationalen E-Government-Kompetenzzentrums. Da bin ich nämlich auch aktiv. Genau, schön, dass du wieder da bist. Der eine oder andere hatte ich ja schon mal gehört. Und wer dich bis jetzt noch nicht gehört hat, hat wahrscheinlich letzte Woche oder vorletzte Woche einen Artikel von dir gelesen im Tagesspiegel Background. Und als ich den gelesen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, mit dem Peter, da musst du auch mal wieder reden. Und der Artikel ging tatsächlich um das OZG 2.0. OZG 2.0, Zeit für die Infrastruktur. Und darüber wollen wir jetzt mal reden, weil wir haben, glaube ich, alle so ein bisschen das Gefühl, dass Infrastruktur bei dem Thema OZG überhaupt nicht mitgedacht wird. Und wir fangen aber mal ganz vorne an. Das OZG ist tot. Lang lebe OZG 2.0. Das ist einer deiner Sätze, mit dem du aufmachst. Das könnte ich direkt so unterschreiben, weil wir sind ja uns alle einig, OZG werden wir zum Ende des Jahres nicht schaffen. Das ist jetzt tatsächlich Common Sense. OZG schaffen wir nicht zum Jahresende. Das war, wir haben uns zu viel vorgenommen. Wir haben vielleicht die falschen Ansätze gewählt. Vielleicht nochmal eine Zusammenfassung, Peter. Welche Ansätze haben wir denn gewählt und wie sind wir denn mit OZG vorgegangen erstmal? Ja, gerne. Vielleicht noch kurz zum Artikel. Die Überschrift ist tatsächlich die einzige Wortschöpfung, die wir nicht selbst gewählt haben, sondern die von der Redaktion kam. Aber den ersten Satz hast du schon richtig zitiert. Und wenn ich wir sage, dann meine ich, dass ich den zusammen mit Maureen Heine von der Uni Lübeck geschrieben habe. Wir haben uns nämlich vor, wann war das dann, 2-3 Wochen auch persönlich mal wieder getroffen und uns über das OZG unterhalten und sind da zu relativ ähnlichen Schlüssen gekommen. Und waren uns auch einig, dass das eigentlich bekannt ist, aber wir hatten trotzdem das Gefühl, dass das vielleicht doch nochmal irgendwo festgehalten werden musste und haben uns deshalb diesen Artikel geschrieben. Was haben wir für gemeinsame Erkenntnisse? Wir glauben, dass das ganze OZG und diese Konzentration auf die Online-Dienste, also auf die Webseiten, auf denen man in Online-Formularen bestimmte Verwaltungsleistungen beantragen kann, dass die zwar nachvollziehbar ist, weil es der Teil von E-Government ist, der nach außen hin sichtbar ist und der Teil, den man am Ende auch haben möchte. Wir haben aber festgestellt, wie denke ich viele in den letzten Jahren, dass diese Konzentration auf das Frontend und auf diese Webseiten dazu geführt hat, dass man das, was dahinter passiert, nämlich die Infrastruktur, vernachlässigt hat. Und dass das deshalb so schwierig oder dann auch nachteilig gewesen, weil man zwar vorne viel bauen kann, wenn aber die Infrastruktur fehlt, wenn das Fundament fehlt, auf das man das baut, fallen viele Dinge schnell wieder zusammen oder man kann sie erst gar nicht aufbauen. Und da haben wir dann unsere Analyse eingesetzt. Genau, und ich möchte jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie denn das OZG überhaupt entstanden ist. Man hat das OZG geschaffen. Dann hat man den Umsetzungskatalog erstellt mit 575 Leistungsbündeln, die alle Bürgerinnen bzw. unternehmenszentriert waren. Alles Leistungen, die man aus verschiedensten Quellen, zum Beispiel in den Top 100 Unternehmensleistungen, Top 100 Bürgerinnenleistungen und dann auch noch die Top-Leistungen aus der D115, die hat man dann irgendwie schlau zusammengemischt und hat dann ein Ranking quasi aufgestellt und hat dann 575 Leistungen festgestellt und dann hat man gesagt, so jetzt fangen wir mal an mit Digitalisierung. Und ich weiß nicht, ob es vergessen wurde oder ob es bewusst nicht eingeplant war, wie kommen denn die Daten erstmal aus den Online-Anträgen, das ist ja, so ein Online-Antrag ist ja eigentlich immer irgendwie eine Art Webformular, beziehungsweise in Zukunft sind es vielleicht andere Dialogsysteme wie Chatbots oder Voice-Systeme oder ähnliches. Wie kommt das von dort in die Fachverfahren über die Infrastruktur zum Sachbearbeiter vor Ort? Und das ist einer der Gründe, der hier gesehen wurde von euch, Peter, warum das OZG ja nicht aus der Tinte kommt und quasi dort feststeckt, wo es feststeckt. Ja, man kann zur Verteidigung des OZGs vielleicht nochmal anführen, dass es einen Effekt sicherlich hatte. Es hat wieder Schwung reingebracht, nachdem davor E-Government in Deutschland leider irgendwie eingeschlafen war oder stecken geblieben ist. Es hat durch diese Deadline wieder Druck erzeugt, der dazu geführt hat, dass was passiert ist. Wir glauben aber, dass man an der falschen Stelle angefangen hat und damit nicht so nachhaltig war, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Genau. Und wie kommst du drauf, dass man an der falschen Stelle angesetzt hat? Gibt es da irgendwie Beispiele, die es besser gemacht haben? Genau, also wir haben da in dem Artikel auch einfach nochmal auf andere Länder in Europa verwiesen und dort sieht man, dass sich vor allem auf die Infrastruktur konzentriert wurde, wenn man Großbritannien nimmt oder das Vereinigte Königreich, wenn man das viel zitierte Estland nimmt, wo auch der digitale Ausschuss des Bundestages vor kurzem erst wieder war, um sich Ideen zu holen oder auch Länder wie Italien, die man vielleicht gar nicht auf dem Zettel hat, die sind aber alle sehr erfolgreich und sie tun das, indem sie drei Dinge tun. Sie definieren oder stellen eine elektronische Authentifikationskomponente zur Verfügung. Sie stellen eine E-Payment, also eine Online-Bezahlfunktion zur Verfügung und sie stellen Infrastruktur zur Kommunikation zwischen Online-Diensten und dann den Fachverfahren zur Verfügung. Sie konzentrieren sich also auf die Infrastruktur und auch das Stichwort X-Road in Estland ist die Infrastruktur und dementsprechend fällt auf, dass sich andere Länder auf die Infrastruktur konzentrieren, wir in Deutschland uns aber auf die Online-Dienste konzentriert haben. Genau, Infrastruktur braucht man bloß mal in die analoge Welt und in die Historie reinschauen. Städte haben sich dort gebildet, wo Straßenkreuzungen waren an Infrastrukturen. Städte haben sich dort gebildet, wo Wasserstraßen waren, also auch Transportinfrastruktur vorhanden. Also es hat sich ganz selten irgendwo eine Stadt gebildet, mitten im Nichts, wo nichts rundherum war. Das heißt, hier hätten wir auch mal in die analoge Welt schauen können und daraus lernen. Genau. Und dann hat man in Deutschland noch einen zweiten Schritt gemacht, der das Ganze vielleicht noch schlimmer gemacht hat. Man hat nämlich irgendwann angefangen mit EFA, also einer für alle Dienste. Man hat festgestellt, wir kommen nicht so schnell voran, wie wir möchten. Deswegen teilen wir uns die Arbeit auf und wollte diese Online-Dienste auf die Länder verteilen. Dadurch ist aber noch ein weiterer Bedarf an Infrastruktur entstanden, weil davor die IT-Systeme der Länder und des Bundes eigentlich relativ getrennt waren. Wenn jetzt aber durch EFA auf einmal Online-Dienste im Land A laufen und dann die Antragsdaten in das IT-System des Landes B verschicken sollen, dann müssen auf einmal auch noch zwischen diesen IT-Systemen Interaktionen ablaufen, die weitere Infrastruktur erfordern. Und all das führte eben dazu, dass in Deutschland mit diesem Fokus auf das Frontend viel Aufwand entstanden ist und die Ergebnisse am Ende, es sind ja noch ein paar Monate, aber wohl an einer Hand abzuzählen sind. Genau, bevor wir auf das Thema Infrastruktur nochmal genauer eingehen, habe ich noch zwei Einwürfe. Die habe ich jetzt im Vorgespräch nicht erwähnt, aber die sind mir gerade noch mit eingefallen. Also man hat in Deutschland noch eins gemacht, man hat wahnsinnig viel Geld auf den Markt geworfen, was natürlich auch sehr, sehr viele angelockt hat, hier schnelle Lösungen anzubieten. Also vermeintlich schnelle Lösungen. Das hat den Markt ganz schön durcheinander gerüttelt mit 3 Milliarden Euro einfach mal in den Markt reinwerfen an Geld. Das bringt ganz schön Chaos. Und zusätzlich hat man noch eins auch nicht gemacht. Man hat sich nicht am Markt umgeschaut, was denn alles schon funktioniert. Wir sind ja in Deutschland nicht hier auf der grünen Wiese und können neu anfangen, sondern es gibt ja digitale Lösungen bundesweit, die auch bundesweit schon Daten durch die Gegend transportieren und auch bundesweit von A nach B miteinander kommunizieren und auch Online-Dienste in anderen Bundesländern stehen, die dann vielleicht in Fachverfahren von einem zweiten oder dritten Bundesland kommunizieren. Also solche Infrastrukturen gibt es schon. Die sind schon aufgebaut, die sind allerdings nicht standardisiert und auch schon lange nicht einheitlich. Aber immerhin kommunizieren sie meistens über die gleichen Netze, zum Beispiel über das Netz des Bundes, ist, wenn man über bundesweite Infrastruktur spricht oder wenn man innerhalb von dem Bundesland spricht, da zum Beispiel in Bayern gibt es das Bayerische Behördennetzwerk, sowas gibt es in anderen Bundesländern auch, die halt innerhalb des Landes wenigstens über eine IT-Infrastruktur kommunizieren. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, Peter, erklär doch mal bitte das Thema Plattform bzw. Infrastruktur, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Ja, ich glaube, man kann das ganz gut erklären, wenn man nochmal da ansetzt, wo du gerade aufgehört hast. Es gibt schon ganz viele Systeme in Deutschland und was gefehlt hat und was auch beim OZG am Anfang nicht mitgedacht wurde, ist die Architektur der Infrastruktur der vielen IT-Systeme, die es in Deutschland gibt. Es gab am Anfang kein föderales Architekturmanagement und die FIDCO wird es mir verzeihen. Ich würde auch sagen, dass es heute noch kein effektives föderales Architekturmanagement gibt, das in der Lage ist, all die bestehenden IT-Systeme zusammen zu denken und strategisch weiterzuentwickeln. Das ist im Aufbau und das kommt und kommt immer mehr in Schwung und auch das föderale Architekturboard ist jetzt, denke ich, so langsam aufgebaut. Nichtsdestotrotz, für das OZG hat das alles noch nicht getragen und das hat dazu geführt, dass man keine Idee hatte, wie man diese Infrastruktur, die schon vorhanden ist, so weiterentwickeln möchte, damit sie das OZG, also all diese Online-Dienste, ermöglicht. Und da sind wir jetzt bei dem Begriff Plattform, der zugegebenermaßen auch immer ein bisschen für Verwirrung sorgt, weshalb ich vielleicht nochmal von Infrastruktur sprechen möchte und von Architekturmanagement, weil Plattformen sind, wenn man es so möchte, einfach nur eine Idee, ein Konzept dafür, wie man seine Infrastruktur gestaltet, nämlich nach bestimmten Strukturen und Prinzipien. Und die Struktur ist relativ einfach. Eine Plattform besteht aus einem stabilen Kern. Das würde man dann wohl Infrastruktur nennen. Und da kennen wir ganz viele Beispiele auch aus dem analogen Bereich, wenn wir zum Beispiel die Bahninfrastruktur in Deutschland nehmen, da gibt es Schienen, die sind relativ stabil, da ändert sich nicht so wahnsinnig viel. Das ist etwas, auf das man sich verlassen kann. Da gibt es auch Standards, die Schienenbreite und vieles Dinge mehr, die ganzen Signale und die Stromversorgung etc. Diese Infrastruktur ist stabil und kann genutzt werden. Von wem? Von Zügen und zwar von sehr unterschiedlichen Formen von Zügen, die dann unterschiedlich ausgestaltet sind, die von unterschiedlichen Akteuren gebaut werden, die vielleicht auch unterschiedlich zusammengestellt werden und sich gegenseitig ergänzen. Es entsteht also auf dieser Infrastruktur ein Ökosystem und diese Kombination aus einem stabilen Infrastruktur, aus einem stabilen Plattformkern und einem dynamischen Ökosystem. Das ist ein Strukturierungsansatz für IT-Systeme, die auch in Deutschland und auch bei E-Government großes Potenzial hätten. Warum, da können wir gleich noch drauf kommen, aber das wäre eben, warum der Begriff Plattform immer wieder hier eine Rolle spielt. Genau, und du hast auch so eine nette Grafik in deinem Twitter-Thread veröffentlicht, wo du mal so eine Art Infrastruktur einfach skizzierst. Die muss man, glaube ich, gar nicht skizzieren, sondern man muss sie nur sehen. Sie besteht und sie besteht immer dann, wenn Daten von einem Online-Dienst in ein Fachverfahren übergehen. Da werden dann bestimmte Schnittstellen verwendet, aber durchaus auch bestimmte Komponenten, IT-Komponenten wie das, wie Authentifizierungsgeschichten, also die EID, die vom Bund sein kann, aber auch von den Ländern oder bestimmte Payment-Komponenten, da gibt es ePayWL und die stellen da die Infrastruktur zur Verfügung, die zur Vermittlung zwischen den Online-Diensten und den Fachverfahren beiträgt. Genau, zur Authentifizierungskomponente möchte ich gerne auch noch ein bisschen was ausführen. Wir haben in Deutschland eine hervorragende Authentifizierungskomponente. Wir haben die EID. Die EID wird vom Bund quasi ausgegeben, auch wenn da ein paar andere Mitspieler sind wie Bundesdruckerei und so weiter. Aber die EID wird vom Bund ausgegeben und jeder von uns hat die EID in der Tasche. Seit 5 Jahren ist die EID sogar auf jedem Ausweis freigeschaltet und jeder kann mit dieser Authentifizierungskomponente sich online authentifizieren. Es war heute auch, dann weiß auch gleich jeder, wann die Aufnahme heute stattfindet. Heute war eine Anhörung im Bundestag, im Ausschuss für Digitales, wo auch das Thema Authentifizierung untersucht wurde, beziehungsweise wo verschiedene Akteure, ich verlinke das dann auch nochmal, Akteure dazu was gesagt haben, also der Ausschuss Digitales und die Anhörung war Personalausweis, sichere Lösung für digitale Identifizierung. Da ging es quasi darum, genau das auch nochmal deutlich zu machen, dass wir hier eine zentrale Infrastruktur haben, die es jetzt inzwischen seit, ich glaube fast 12 Jahre sind es inzwischen, in Deutschland zur Verfügung haben. Ja, und die Frage, die sich stellt, ist, wenn wir diese Infrastruktur haben, warum wird sie nicht genutzt? Also warum kann ich mich bei ganz vielen Online-Diensten, die die Verwaltung in Deutschland schon zur Verfügung stellt, nicht mit dem neuen Personalausweis ausweisen? Und da wurde heute in der Anhörung auch vieles dazu gesagt. Es ist schlicht nicht attraktiv genug. Da geht es um finanzielle Dinge, aber durchaus auch um technische Dinge. Und da wären wir wieder bei der Idee von Plattformen, bei den Prinzipien von Plattformen. Plattformen sind typischerweise sehr offen. Sie sind sehr einfach zu nutzen. Wenn man mal Facebook als eine berühmte Plattform nimmt oder Airbnb oder andere, ich muss mir nur einen Account erstellen, das dauert 2 Minuten, E-Mail eingetippt, ein Passwort und schon kann ich diese Plattform nutzen. Und ähnlich muss man das mit der EID auch machen. Es muss für Entwicklerinnen und Entwickler, es muss für Startups, Unternehmen, es muss für alle extrem einfach sein, diese Komponente einzubinden in ihre Online-Dienste. Und dann wird sie hoffentlich auch stärker genutzt. Genau, zum Thema EID. Die kann man inzwischen auch ziemlich gut wegabstrahieren. Das gibt zum Beispiel das Nutzerkonto vom Bund, also ID-Bund heißt das Ganze. Da ist die EID eine Authentifizierungskomponente für das Nutzerkonto. Man kann auch sich mit Benutzernamen Passwort authentifizieren. Auch wenn man das einmal getan hat, hat man Nutzerkonto und hat verschiedenste Möglichkeiten, dieses Nutzerkonto auch einzusetzen. Aber gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Ich gehe jetzt einfach mal deine Komponenten durch. Du hast auch noch eine Komponente, die heißt Pay. Da meinst du E-Payment wahrscheinlich damit. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Wozu braucht man das? Ja, ist auch eine typische Komponente, die es in vielen oder eigentlich in allen anderen Ländern auch gibt. Es braucht für viele Verwaltungsleistungen eine Gebührenbezahlung und damit ich die leisten kann und damit aber nicht jedes Online-Formular diese Funktion selbst implementieren muss, gibt es diese Komponente, die ich einbinden kann. Typischerweise wird man dann auf die entsprechende Bezahlseite weitergeleitet, kann dort seine Bezahldaten hinterlassen und das wird dann auch direkt in die entsprechenden Finanzsysteme der Behörde übertragen, was hier von wem bezahlt wurde. Ist also eine typische Basiskomponente, die unterstützt bei den Funktionen, die so ein Online-Formular nutzen möchte führt dazu, dass man weniger Aufwand hat, wenn man ein Online-Formular zur Verfügung stellen möchte. Und auch hier aufmerksame Hörer des Podcasts werden es festgestellt haben, die letzte Episode ging um ePayWL. gibt es eine quasi Standardkomponente schon in Deutschland, die aber aus unerfindlichen Gründen nicht von allen eingesetzt wird, und zwar ist das IPBL. Das wird vom Bund eingesetzt und von 10 Bundesländern, also das sind nur 6 Bundesländer dabei, die eigene Lösungen haben. Das heißt, es ist eigentlich Standard, es ist eigentlich auch standardisiert verfügbar. Man müsste es einfach nur nutzen. Aber gehen wir weiter zum Thema Kommunikation. Was mache ich denn mit Kommunikation? Ja, das Thema Kommunikation ist ein Thema, das wahrscheinlich am meisten vernachlässigt wurde bisher, weil das Online-Zugangsgesetz, wie der Name schon sagt, sehr stark den Zugang fokussiert hat, also dass man überhaupt Verwaltungsleistungen beantragen kann. Nach dem Beantragen gibt es aber noch weitere Schritte, typischerweise, die bei so einer Verwaltungsleistung dabei sind. Am wichtigsten, dass am Ende ein Bescheid oder eine Entscheidung zurückkommt. Es gibt aber auch Dokumentennachforderungen, es gibt Statusabfragen und vielleicht ja auch sowas wie eine After-Sales-Betreuung irgendwann mal in einem zukünftigen E-Government. Und all diese typischen Nutzer-Verwaltungsinteraktionen wurden bisher nicht so stark berücksichtigt und dafür fehlt auch zu einem großen Teil noch die Infrastruktur. Und deshalb können diese Interaktionen auch mit vielen Online-Diensten bisher nicht abgedeckt werden. Ich glaube, hier fehlt es tatsächlich auch schon an den ganz basalen Themen. Wie kommen meine Daten vom Online-Dienst ins Fachverfahren? Das ist die EFA-Thematik. Also da haben wir das ganz groß. Ich habe eine IT-Komponente Online-Formular und oder Online-Dienst und eine IT-Komponente Fachverfahren, die müssen irgendwie miteinander verknüpft werden. Und natürlich kann ich das manuell machen. Natürlich kann ich beim Fachverfahrenshersteller anfragen, was habt ihr für Schnittstellen? Die müssen dann vielleicht erst eine aufmachen. Ich kann beim Online-System diese Schnittstelle dann entsprechend implementieren und dann anschließen. Jetzt haben wir aber tausende Fachverfahren in Deutschland und hunderte Verwaltungsleistungen, wenn für jeweils dann noch 10.000 Kommunen. 20.000 Kommunen. Oder 20.000 Kommunen, wenn ich die alle miteinander händisch diese Schnittstellen anschließen möchte, dann dauert das natürlich sehr lange. Deshalb ist auch hier die Frage der Infrastruktur wichtig. Die muss nicht mal darin bestehen, dass eine Middleware dazwischen geschaltet wird, wie es bei FitConnect geplant ist, sondern es könnte auch durch eine Standardisierung der Schnittstellen passieren, aber es muss irgendwie dieser Übergang von Online-Dienst in die Fachverfahren behandelt werden und das ist bisher noch zu wenig der Fall. Das ist noch zu wenig der Fall, aber auch hier, um vielleicht ja nochmal deutlicher zu werden, auch das Thema Kommunikationsinfrastruktur haben wir in Deutschland, beziehungsweise wird gerade geschaffen, standardisiert ist mit FitConnect, du hast es vorhin schon angesprochen. Was wir aber in Deutschland auch schon seit langem haben, ist zum Beispiel die XÖV. Die XÖV, die hier tatsächlich Datenstandards vorschreibt, wie Daten überhaupt von Fachverfahren angenommen werden müssen, beziehungsweise wie die zusammengestellt werden müssen, dass die auch bestimmte Leistungen auslösen können. Und was wir auch noch haben als Standard ist FIM. FIM ist unser föderales Informationsmanagement, die hier tatsächlich auch Vorgaben machen in Richtung Prozesse. Wie funktioniert so ein Standardprozess in der öffentlichen Verwaltung? Also wenn ich mir das so anschaue, und ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst oder nicht, wir haben in Deutschland im Prinzip die besten Voraussetzungen, wir nutzen sie nur nicht. Ja, die besten Voraussetzungen würde ich so nicht unterschreiben, aber ich glaube auch, dass man mit vergleichsweise wenig Aufwand und nur mit etwas Umdenken schon relativ weit kommen könnte. Ich glaube, dass man sich die bestehende Infrastruktur anschauen müsste und sie neu interpretieren müsste, nämlich sagen das ist unsere Infrastruktur, die besteht aus folgenden Komponenten und aus folgenden Schnittstellen, dass man dann ganz gezielt die Lücken schließt, wo sie noch bestehen, also auch im Sinne von gewissen Interaktionen, die noch nicht berücksichtigt werden. Bescheidzustellung ist da ein wichtiges. Und dass man dann, wenn man diese Neuinterpretation gemacht hat, ganz gezielt daran arbeitet, dass diese Infrastruktur deutlich, deutlich attraktiver wird und noch viel, viel besser, sodass sie auch am Ende genutzt wird. Wie weit würdest du denn gehen bei dem Thema Infrastruktur? Würdest du das Ganze erstmal nur so attraktiv machen, dass es jeder nutzen will? Oder würdest du tatsächlich in die Richtung gehen, dass wir sowas gesetzlich vorschreiben? Es gehören immer beide Dinge dazu bei einer Plattform. Zum einen muss man sie möglichst attraktiv machen. Zum anderen könnte aber sein, dass gewisse Vorgaben notwendig sind. Es passieren ja über den IT-Planungsrat ständig Vorgaben. Es ist ja nicht so, dass dieser Bereich fremd wäre von Regulierung. Und entsprechend müsste man überlegen, welche Bereiche man denn vorgibt. Ich persönlich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man die Bund-ID als Authentifizierungskomponente vorschreibt, und zwar nicht exklusiv. Das bedeutet, dass jedes Online-Formular diese Authentifizierungsmöglichkeit anbieten müsste, aber durchaus auch andere Authentifizierungsmöglichkeiten, zum Beispiel eine Landes-ID, ermöglichen kann. Dadurch würde man zu einer deutlich, deutlich größeren Verbreitung dieser Komponente erreichen und dann sicherlich auch die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen. Und das Gleiche dann auch für Payment und Kommunikationsinfrastruktur. Wie gesagt, sicherlich keine Frage, für die es eine eindeutige Antwort gibt, sondern typischerweise sind da Plattformen so gestrickt, dass man Dinge ausprobiert und dann feststellt, ob es klappt oder nicht klappt. Ich glaube aber, dass man, wenn man den jetzigen Zustand betrachtet, einen deutlichen Schritt hin Richtung Zentralisierung und auch Vorschreiben von Komponenten gehen müsste, gerade wenn man sich andere Länder anschaut, wo das deutlich stärker in diese Richtung geht. Und könntest du dir vorstellen, dass es über eine Art Referenzimplementierung geht? Also dass man so sagt, wir als Bund machen einmal eine anständige Referenzimplementierung und erwarten von euch, dass ihr das dann quasi nachmacht? Das sehe ich jetzt eher unter dem Punkt Attraktivität. Also es sollte möglichst einfach sein, diese Infrastruktur zu nutzen. Und dazu gehören viele Dinge, zum Beispiel, dass man überhaupt online Informationen zu dieser Komponente findet, dass die Schnittstellen öffentlich dokumentiert sind, dass man SDKs und gerne auch Referenzimplementierungen hat, aber auch Tutorials und Zugang zu Testsystemen. Da gehören dann viele Dinge dazu, die so eine Nutzung der Komponente attraktiv machen. Aus meiner Sicht muss die Benchmark sein, egal welche Komponente der Infrastruktur, ein Studi-Team Studierende, die Informatik machen und dann in irgendeinem Praktikum mal so ein Online-Formular implementieren sollen, sollten in der Lage sein, innerhalb von einer Woche die Infrastruktur anzuschließen. Wenn die so gut dokumentiert ist und wenn die Attraktivität so hoch ist, dass sie das tun können, dann glaube ich, ist es wirklich eine gute Infrastruktur. Und vielleicht nochmal ein kleines Stück zurück. Also die Esten haben ja X-Road geschaffen und dadurch auch den Markt. Wir haben EVA geschaffen. EVA ist jetzt draußen. EVA wird von vielen umgesetzt, wird auch sehr stark finanziert durch den Bund. Glaubst du, dass uns das behindert? Na, ich bin mir nicht sicher, wie nachhaltig die Lösungen sind, die da entstehen, weil sie typischerweise ohne diese Infrastruktur gebaut werden oder nur einen Teil der Infrastruktur nutzen. Und wenn wir jetzt in Zukunft tatsächlich eine nachhaltigere Infrastruktur erstellen würden, dann kann sein, dass für all diese Lösungen nochmal Nacharbeiten notwendig sind, um dann auch mit der Infrastruktur kompatibel zu sein. Und das wird dann werden sich die entsprechenden Dienstleister sicher bezahlen lassen. Insofern stellt sich schon die Frage, sollten wir jetzt möglichst viele Online-Formulare erzeugen, die wir dann im Nachhinein noch anpassen müssen, oder sollten wir vielleicht eher an ein Moratorium denken und erstmal alles an der Baustelle Online-Zugang einstellen und die Infrastruktur nachziehen und erst dann, wenn die Infrastruktur da ist, uns um den Rest kümmern. Okay, also jetzt erstmal die Bremse reinhauen. Infrastruktur aufbauen und dann weiterfahren. Ja, das sage ich natürlich als Wirtschaftsinformatiker, dass das politisch, dass man dann zu einer anderen Bewertung kommen kann, ist mir auch klar. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass die jetzt nochmal priorisierten Leistungen nicht durchgezogen werden, aber das widerspricht sich aus meiner Sicht auch nicht unbedingt. Also man kann ja mit einzelnen und besonders wichtigen Leistungen weitermachen und da man diesen hohen manuellen Aufwand betreiben. Aber wenn man wirklich in die Fläche kommen möchte, dann sollte man sich als nächstes um die Infrastruktur kümmern. Aber ich halte es gar nicht so für abwegig, so ein Moratorium, weil wir sprechen von agiler Entwicklung und das OZG soll agil umgesetzt werden. Und wenn ich in meiner agilen Entwicklung feststelle, mir fehlen tatsächlich Basiselemente, um hier tatsächlich weiterzukommen, dann switche ich ja auch in meinem Entwicklungsprozess und kümmere mich erstmal um die Basiselemente, um dann an der Stelle weiterzuentwickeln, wo ich aufgehört habe. Also ich halte es gar nicht so abwegig. Ja, wir werden sehen. Genau, die Hoffnung und so weiter. Ja, aber vielleicht ein Punkt noch, den wir jetzt immer nur ein bisschen gestreift haben, der aber bei Plattformen und grundsätzlich bei Infrastruktur sehr wichtig ist. Es braucht klare Zuständigkeiten und die Infrastruktur muss geowned werden. Du nimmst mir quasi meine Fragen vorweg, das ist sehr schön. Ja, ich hatte nur befürchtet, dass es vielleicht doch zu kurz kommt, deswegen sorry dafür, aber es ist, glaube ich, super wichtig, nochmal zu verstehen, dass es nicht reicht, diese Strukturen zu schaffen, einfach zu sagen, wir haben jetzt eine Infrastruktur und die kann alles. Es ist extrem wichtig, dass die Governance dieser Infrastruktur auch Sinn macht und funktioniert, weil die Infrastruktur wird sich ständig weiterentwickeln. Sie muss vielleicht um Komponenten ergänzt werden. Es müssen Standards geschaffen werden und vieles mehr. Wenn da wieder alle mitreden, wird das nicht funktionieren. Und deshalb glaube ich, dass es einen Infrastruktur-Owner braucht. Naheliegend ist da die FITCO, vielleicht auch das föderale Architekturboard. Das ist am Ende wahrscheinlich eine politische Entscheidung, aber es sollte jedenfalls so gebaut sein, dass hier Entscheidungen zur Infrastruktur möglichst unpolitisch und sachorientiert in kleinen Zeitabständen gefällt werden können. Also ein echtes auf Arbeitsebene. Dann, glaube ich, kann sich diese Infrastruktur sinnvoll entwickeln. Und da ist auch wieder der Blick in andere Länder hilfreich. Das wird in Ländern wie Italien oder dem Vereinigten Königreich eben nicht in irgendwelchen politisch besetzten Gremien wie dem IT-Planungsrat beschlossen, sondern da gibt es extra Digitalagenturen. Auch dazu wurden ja schon immer wieder Diskussionen geführt, ob es in Deutschland sowas braucht. Jedenfalls braucht es eine unabhängige, zuständige Ownerin für die Infrastruktur, um hier Fehler aus der Vergangenheit zu vermeiden. Ja, da möchte ich auch noch ganz kurz meinen Senf dazu geben. Ich halte ja von diesen Architekturboards, also überhaupt von Boards, die zusammen sind und irgendwas steuern sollen, finde ich eigentlich eine gute Idee, aber so ein Board kann nicht verantwortlicher Owner von einem Prozess oder einer Infrastruktur sein. Die können als beratendes Gremium dabei sein, aber gehören muss so eine Infrastruktur, zum Beispiel der FITCO, als der sogenannte Arbeitsmuskel des IT-Planungsrates oder vielleicht einer anderen Unternehmung, wie zum Beispiel, wenn ich an die Deutsche Bahn denke, das Schienennetz gehört zwar dem Bund und beziehungsweise einer Gesellschaft mit 100%iger Bundbeteiligung, könnte ich mir zum Beispiel für die Infrastruktur auch vorstellen, sowas in die Richtung. Ob das dann besser oder genauso gut funktioniert wie für die Bahn, sei mal dahingestellt, aber das könnte ich mir hervorragend vorstellen für die Infrastruktur, weil Infrastruktur gehört in die Hand der Verwaltung beziehungsweise in die Hand des Bundes. Ja, was mir an dem Vergleich gefällt, ist die Größenordnung, weil bei DB Netze arbeiten sicherlich mehrere tausend Menschen und das Architekturboard bei der FITCO wird von 3 oder 4 Menschen betreut. Das ist natürlich kein Vorwurf an die FITCO, die versuchen zu skalieren, wo sie nur können, aber es sollte vielleicht auch nochmal verdeutlichen, dass Infrastruktur eben kein Thema ist, das man umsonst bekommt, das einfach passiert, sondern da muss wirklich Geld reinfließen. Und das ist ja zum Glück da. Also an Geld scheitert es ja scheinbar nicht. Dementsprechend wäre es schön, wenn hier das auch mit entsprechenden personellen Ressourcen unterlegt würde. Ja, wir haben so viel Erfahrung mit analoger Infrastruktur. Wir können doch davon lernen und auch in die digitale Welt gehen. Meinetwegen nennen wir das Ganze auch Datenautobahn, damit es auch die Politiker verstehen, worum es hier geht. Wir müssen hier deutlich mehr aufbauen, deutlich auch entsprechend Personal zur Verfügung stellen, die sich darum kümmern. Weil nur eine Leitung von A nach B zu ziehen und zwischen zwei Rechenzentren irgendwelche Daten hin und her zu schicken, damit ist nicht getan. Die Rechenzentren müssen betreut werden, müssen bearbeitet werden und regelmäßig upgegradet werden, genauso wie das Schienennetz, das Autobahnnetz, das Straßennetz und so weiter. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Aber ich hoffe, wir sind noch nicht ganz am Ende. Haben wir noch was vergessen? Weil wir gerade so in der Endstimmung sind. ich glaube gar nicht, weil am Ende das auch nicht so kompliziert ist. Es geht darum, dass man die Infrastruktur in den Blick nimmt und ernst nimmt und dass man da die richtigen Prioritäten setzt. Wie gesagt, ich glaube, dass man das, was schon da ist, einfach neu interpretieren sollte, gegebenenfalls auf Gesetzesebene. Das ist aber, weiß ich gar nicht genau, wie, also da, das müssen sich dann die Juristen überlegen, auf welcher Ebene man das genau tut. Aber man sollte sich bewusst sein, es gibt schon einen großen Teil der Infrastruktur, der muss ergänzt werden, der muss vervollständigt werden. Und dann geht es darum, diese Infrastruktur zu öffnen, damit alle möglichst leicht diese Infrastruktur nutzen können und gleichzeitig zu regulieren, weil natürlich soll die Bund-ID nicht von allen einfach so jetzt von heute auf morgen genutzt werden können, sondern da muss es natürlich gewisse gewisse Regeln und Prozesse geben, aber dass man eben die Infrastruktur möglichst attraktiv macht und dann die richtigen Leitplanken setzt, um die Skalierung zu ermöglichen. Das sind, glaube ich, die entscheidenden Punkte. Plus die Management-Ebene, die wir angesprochen haben. Es braucht eine klare Zuständigkeit. Eine Organisation, die für die Infrastruktur und deren Entwicklung zumindest auf Architekturebene zuständig ist. Dann sehe ich hier, dass man durchaus in wenigen Jahren große Fortschritte machen kann. Genau, vielen Dank. Und ich noch eins ergänzen. Einheitliche Infrastruktur schafft Wettbewerb. Und das ist ja eigentlich das, was alle in Deutschland immer wollen. Peter, vielen Dank. Danke, dass du wieder mal bei mir warst. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Auch gerade zu dem Thema OZG gibt es noch sehr, sehr viel zu erzählen. Vor allem, wenn es dann mal das OZG 2.0 gibt. An euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr demnächst wieder einschaltet, wenn es wieder heißt eGovernment Podcast. Und bis dahin, auf Wiederhören. Servus. Zuhören. Informationen zu Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet diesen Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr den eGovernment Podcast gefunden habt und anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von Podcast.haus.